Wir bringen heute ein weiteres Stück aus unserer Reihe Hörspiele aus Hollywood. Der New Yorker Theatermacher und Schauspieler Anthony J. Ingrascher erzählt die Geschichte des Hollywood-Stars Diane Cook. Dahinter verbirgt sich niemand anderes als Marilyn Monroe. Alle auftretenden Personen sind unschwer aus der Biografie der Monroe zu erschließen. Es geht um Fame, den Ruhm, den Mythos, ein Star zu sein, wer an ihm verdient und was er kostet. In Marilyns Fall das Leben. Fame, berühmt. Hörspiel von Anthony J. Ingrascia. Aus dem Amerikanischen übertragen von Götz Nalepper. This is a recording. Please hang up. There appears to be a receiver off the hook. Please check your main telephone and extension, then try your call again. Marilyn Monroe left us many wonderful memories. Some big, some small, some passing, some permanent. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen. Metro-Goldwyn-Mayer ist untröstlich. Das Hinscheiden eines seiner größten Stars bekannt geben zu müssen. Heute, am 7. Dezember 1963, kurz vor 3 Uhr früh, starb Diane Cook an einer Überdosis Schlaftabletten. Selbstmord ist nicht ausgeschlossen. Miss Cook war einer der Superstars der Filmgeschichte. Und unser Studio und die Fans werden sich an sie noch lange erinnern, so wie alle, die je das Glück hatten, einen ihrer Filme zu sehen. MGM stellt keine gerichtlichen Forderungen an sie, beziehungsweise ihre Vermögensverwalter, und verschiebt die Fertigstellung ihres letzten Films bis auf Weiteres. Auf dem Tisch rechts liegen zahlreiche Fotos von Miss Cook. Bitte bedienen Sie sich. Meine Damen und Herren. Eunice, Dianes Mutter und Madge im Schneiderraum einer Filmfirma. Hollywood! Ich mache es einfach. Und Schluss. Guten Morgen. Hallo, Mensch. Na, was gibt es heute? Immer noch der Mary Pickford-Film. Das klingt ja nicht begeistert. Ich dachte, du magst Mary Pickford. Stimmt. Was ist los, Eunice? Ich muss dir was sagen, Madge. Du willst doch nicht etwa kündigen. Oh. Nein, nein, sowas nicht. Madge, ich kriege ein Kind. Oh. Von Cliff? Ja. Was hat er gesagt? Nicht viel. Er wird dir schon weiterhelfen. Er zieht weg. Vergiss ihn. Du brauchst ihn nicht. Ich habe ihn schon vergessen. Du musst dir Mühe geben, Liebes. Ich werde das Kind behalten, Mensch. Aber warum? Ich meine, hältst du das für klug? Klug oder nicht? Ich will ein Kind. Aber Eunice, du hast zwei Kinder. Sie gehören ihrem Vater, ich sehe sie nie. Genau das meine ich. Ich darf sie ja nicht sehen. Er hat sie mir ja weggenommen. Und willst du sie sehen? Nein, jetzt nicht mehr. Und sie würden mich nicht mal erkennen. Ich werde dieses Kind behalten. Tja, Wenn du es wirklich willst, Janice. Ich habe über die Männer in unserem Leben nachgedacht. Mein Vater ist verrückt geworden. Mein Stiefvater ist abgehauen. Mein Mann ist weg. Jetzt Cliff. Wir vertreiben unsere Männer. Eunice, Männer sind so. Andere Männer verlassen ihre Frauen nicht. Jeder Mann, den ich kannte, hat mich verlassen. Warum suchen sich die anderen Frauen immer den richtigen Mann aus? Ach, sag sowas nicht, Eunice. Keine Sorge, Mitch. Ich dreh schon nicht durch. Ich mach mir auch keine Sorgen. Welche Spulen sind fertig, dass ich sie raufbringen kann? Diese vier. Vier? Toll. Mitch. Ich werde ein Zuhause für mein Baby und mich schaffen. Ich werde es versuchen. Ich bin Bill. Ich bin Bill, Louises erster Mann. Louise war ein nettes Mädchen. Die Typen in der Schule fanden sie toll. Ich fand sie auch ziemlich gut. Als ich sie zum ersten Mal sah, habe ich nicht gesagt, das ist das Mädchen, das ich heiraten will. Ich habe sie bloß angesehen, in ihrer Strickjacke und gegrinst. Sie sah gut aus. Naja, zumindest fanden wir Jungs das. Nein, heiraten, das war Matchs Idee. Das wird Louise sogar bestätigen. Sie nimmt das Match jetzt ziemlich übel. Ich glaube, Louise wäre lieber mit Match zusammengeblieben, anstatt zu heiraten. Aber wir haben es dann doch noch geschafft, uns zu lieben. Ich weiß, dass sie mich geliebt hat. Ich weiß es wegen der Briefe, die sie mir nach Europa geschrieben hat, als ich da im Krieg stationiert war. Louise war mit allem einverstanden, was ich tat. Wir haben ein einfaches Leben geführt und genau das wollte sie. Sie hat's mir gesagt. Mary Louise entschließt sich zu heiraten. Wirklich eine schöne Nacht. Wollen wir noch ein bisschen rausfahren, Louise? Jetzt nicht, Bill. Lass uns nur hier sitzen und reden. Schade, dass es keine Mondnacht ist. Stört mich nicht besonders. Es wäre noch romantischer. Entschuldige, Louise. Schönes Gefühl, nicht? Genau. Du bist dauernd in Gedanken, Bill. Naja, unsere Schulzeit ist bald zu Ende. Ich weiß. Ich fühle mich so wohl bei dir. Deine Haare riechen gut. Bill, hast du schon mal ans Heiraten gedacht? Das weißt du doch. Vielleicht hat Madge mit deinen Eltern gesprochen. Es ist mehr meine Idee als ihre. Oh, Bill, das habe ich so gehofft, dass du das sagst. Findest du die Idee gut, ja, Bill? Klar. Wirklich? Ich auch. Ich denke, es ist eine tolle Idee. Eine eigene Familie, Bill, eine eigene Wohnung, niemand drin, nur wir beide. Oh, ich habe so oft daran gedacht, dass wir selbstständig wären. Jeder Mann muss mal heiraten. Auch jede Frau. Ich möchte eine eigene Wohnung. Das will jeder Mann. Du, habe ich dir schon mal gesagt, dass du aussiehst wie Clark Gable? Wirklich, glaub mir. Als ich im Waisenhaus war, konnte ich vom Fenster aus die MGM-Studios sehen. Ich dachte immer dran, dass Clark Gable die ganze Zeit da drin war. Ich sehe nicht aus wie Clark Gable. Ich glaub doch. Bill, willst du mich heiraten? Ja. Das sagst du nicht aus Mitleid. Nein. Es wird wunderbar sein, mit dir verheiratet. Der Traum von Clark Gable. Mary Louise! Mary Louise, ich bin zurück! Hallo, Daddy. Hallo, Mary Louise. Ah, es war ein harter Tag im Studio. Aber keine Sorge. Wir unternehmen was zusammen heute Abend. Wir drei. Mama, Daddy und du. Ach, bitte, such doch mal was raus. Bitte. Bitte kein Kino, bloß kein Kino. Du, hör mal, wie wär's, wenn wir heute Abend einfach zu Hause blieben? Wir setzen uns zusammen und erzählen uns Gespenstergeschichten. Oder wir spielen Skat. Wie wär das, Mary Louise? Würde dir das Spaß machen? Ja, Daddy. Mary Louise gefällt es, wenn sie beachtet wird. Was ist los? Nichts. Warum sind wir dann früher weggegangen? Das weißt du genau, Louise. Nein, ich weiß es nicht. Ich glaube doch. Sei nicht so einsilbig. Bin nicht einsilbig. Ich kann doch nichts dafür, wenn mir die Männer beim Tanzen zusehen. Bewegst du dich aufreizend oder sie? Ich bewege mich so wie immer. Eben. Ich habe nichts Schlechtes getan. Das habe ich ja nicht behauptet. Was meinst du dann? Ich meine, wenn ich zu einem Armeeball gehe, dass es mir dann nicht passt, dass sämtliche Offiziere und Unteroffiziere meine Frau angaffen und sie zurückgafft. Und ich mag es, wenn sie mich beachten. Ich werde sonst nie beachtet. Ich kann es doch nicht ändern, wenn ihre Frauen nicht so aussehen wie ich. Weiß ich. Dann ändere wenigstens das, was du ändern kannst. Ihre Mutter spricht mit ihrer Freundin Madge. Out where they say, let us be gay, I'm going Hollywood. I'll ballyhoo, greetings to you, I'm going Hollywood. Eunice, was machst du hier im Dunkeln? Ich habe mich bloß für ein paar Minuten hier hingesetzt. Meg hat nach dir gefragt. Was will er? Ich nehme an, er will dich sehen. Mitch, ich will Meg aber nicht sehen. Er ist ein guter Kerl. Er meint es ernst. Eunice, er gehört zu dem Typ, der heiraten will. Ich mag ihn nicht. Du kannst dein Leben lang nicht auf Cliff warten. Ach, nein. Vermutlich könnte ich mir ebenso gut meiner Gans abschminken. Du wirst dein Baby haben. Mitch, ich mag Meg nicht. Vielleicht ist er ein guter Kerl, aber ich mag ihn einfach nicht. Was soll ich machen? Wenn ich dir irgendwie helfen kann, Eunice, du musst es mir sagen. Danke, Mitch. Du warst immer eine gute Freundin. Hast du dir schon einen Namen ausgedacht, Eunice? Ich wette, das macht Spaß. Ich glaube, ich hab's. Mary Louise. Mary nach Mary Pickford. Und Louise, damit sie einen Namen ganz für sich allein hat. Und wenn es ein Junge wird? Ich hoffe, es wird ein Mädchen, Madge. Sie wird ganz wie Mary Pickford sein. Das weiß ich einfach. Ich werde dann ein Haus haben. Mit oder ohne Mann. Alle Leute haben Häuser. Warum nicht ich? Mary Louise schreibt ihrem Mann, der im Krieg ist. Lieber Bill, wie geht es dir, mein Liebster? Ich liebe dich sehr. Oh Bill, ich bin so aufgeregt. Ich habe ganz schön Geld verdient, indem ich in Hotels Modelle vorgeführt habe. Und sogar ein Coverfoto habe ich geschafft. Ich bin so glücklich. Aber das Geld geht für die Schule drauf. Ich muss hunderte von Büchern kaufen. Komm mal. Besonders über den Körper. Ich kann jeden einzelnen Knochen und Muskel benennen. Ich übe jeden Tag. Ich arbeite sogar mit Gewichten. Man hat mir gesagt, dass ich davon unschöne Muskeln bekomme und dass du mich dann verlassen wirst. Aber ich mache das alles für dich, Bill. Punkt. Eben weil du dich um mich gekümmert hast, als sich niemand um mich gekümmert hat. Jedenfalls liebe ich dich sehr. Du warst gut zu mir. Ich sage jetzt auf Wiedersehen, Liebling. Und ich werde dich nie vergessen. Nein. Auf Wiedersehen, Liebling. In Liebe, deine Louise. Eunice und Madge. Dancing with a sun-kissed baby, and I'm on my way. Here's my beret. I'm going Hollywood. Wie sehe ich aus, Mitch? Schön siehst du aus. Oh, er ist wirklich süß. Mitch, du musst ihn unbedingt kennenlernen. Ich wette, er hält nur meine Hand an. Mary Reese stört ihn überhaupt nicht. Mitch, was ist los? Ich fühle mich ein bisschen komisch in den letzten Tagen. Warum hast du mir nichts davon gesagt? Und ich rede hier so verrückt drauf los. Nein, nein, red ruhig weiter. Ich bin nur ein bisschen müde. Ach. Ja. Ja, was soll man da machen, Mädchen? Dies ist eine Männerwelt. Ach, ich denke an keinen bestimmten Mann. Ich frage mich bloß, ob ich jemals heiraten werde. Ist es das? Alle Leute heiraten. Die meisten von ihnen bleiben auch lange verheiratet oder für immer. Aber ich weiß nicht, ob ich das auch kann oder will. Es geht darum, den Richtigen zu finden. Und das kannst du nur selbst tun. Niemand kann ihn für dich finden. Und ich habe ihn jetzt gefunden. Och, ich gehe lieber los, ehe er mir den Kopf abreißt. Sei nicht traurig, Madge. Mary Louise bekommt einen Vorgeschmack von Publicity. Howard Hughes muss auf dem Weg der Besserung sein. Er hat sich in seiner eisernen Lunge umgedreht und wollte unbedingt mehr über Diane Cook wissen. Das Covergirl des Monats der Illustrierten Love. Das Telefon hat den ganzen Morgen geklingelt. Oh, ist das aufregend. Mein Name in der Zeitungsverbindung mit Howard Hughes. Und ab. Glaubst du nicht, dass Hughes dementieren wird? Nach diesem Flugzeugabsturz glaubt er bestimmt, dass er dich auf irgendeinem Zeitungscover bewundert hat. Also, ich finde das aufregend. Ich glaube, jetzt schaffen wir es, dass sie von dir Probeaufnahmen machen. Wirklich? Bloß wegen so einer kleinen Lüge? Hauptsache, es ist eine Sensation. Das allein zählt. Oh. Ich rufe eine Freundin an. Sie kann für dich einen Termin mit Ed Ames von MGM arrangieren. Helen, du warst so gut zu mir. Das werde ich dir nie vergessen. Wir haben noch nichts erreicht. Nein, das verstehst du nicht. Ich hatte bisher nie was Eigenes, nicht mal ein eigenes Zimmer. Ich habe geheiratet, damit ich nicht zurück ins Heim musste. Was ist mit deinem Mann? Was meinst du? Glaubst du, er wird mit einer Filmkarriere einverstanden sein? Er mag nicht mal, dass ich als Manneke arbeite. Was wird er dazu sagen? Er sagt nie was. Er missbilligt einfach schweigend. Er hat sogar was dagegen, wenn ich mit anderen Männern tanze. Was rätst du mir? Wie soll ich das wissen? Was willst du denn? Ich weiß es einfach nicht. Ich brauche jemanden zum Reden. Vielleicht solltest du mal mit einem Rechtsanwalt reden. Daran habe ich auch schon gedacht. Naja, lass mich mal Doris anrufen. Doris Whitehead, bitte. Hallo Doris, hier ist Helen. Doris, ich habe das Mädchen hier, Mary Louise Flanagan. Ja, ja, genau die. Also, seit Mr. Hughes sie bemerkt hat, haben eine Menge Leute sie bemerkt. Doris, sie will zum Film. Ich dachte, du könntest was für sie tun. Natürlich, sehr gut. Danke dir, Doris. Wiedersehen. Sie macht einen Termin mit Ed Ames von MGM. Mein Gott. Bill über Mary Louise. Louise besaß nie viel. Ich glaube, das meiste hat sie von Madge bekommen, von ihrer Pflegemutter. Ein Haus und einen Ehemann. Mich. Aber Louise hatte immer das Gefühl, dass ihr etwas fehlte, was ihr die Leute um sie herum nicht geben konnten. Darum hat sie mich verlassen. Sie hat sich nie viel vom Heiraten versprochen. Nicht, dass es nicht glanzvoll genug gewesen wäre für sie. Es gab ihr einfach nicht das, was sie sich vom Leben erhoffte. Mary Louise bekommt einen Anruf vom Rechtsanwalt. Hallo? Oh, Mr. Burr. Ja. Oh, ich habe das Datum gar nicht beachtet. Oh. Sie meinen, ich müsste zu einer Entscheidung kommen. Gut. Ich möchte Sie also bitten, dass Ihre Kanzlei Mr. Flanagan meine Scheidungsabsicht mitteilt. Junis flippt aus. Geh raus. Bitte, Mary Louise. Ich hab's versucht. Wirklich. Was habe ich bloß falsch gemacht? Ich habe es doch versucht. Keiner von Ihnen, kein einziger, hat mich geliebt. Nicht alle. Was habe ich bloß falsch gemacht? Mary Louise wird für einen Filmstar gehalten. Wie war's in Reno? Ach, das war toll. Wirklich gut. Du kannst dir nicht vorstellen, was passiert ist. Na, sag's mir. Ich habe Clark Gable getroffen. Wirklich? Mhm. Und ich durfte sein Pferd Trigger reiten. Du, es hat so viel Spaß gemacht. Was für ein Pferd. Wie hast du denn das hingekriegt? Ich habe zugesehen, wie sie einen Film gedreht haben. Einer der Schauspieler wollte sich mit mir verabreden. Naja, und da bin ich hingegangen. Ich habe fast alle getroffen. Oh, was für ein Tag. Wir gingen zum Rodeo und dann zum Essen. Und du rätst nie, was dann passiert ist. Na was? Alle Leute fingen an, mich um ein Autogramm zu bitten. Für ihre Bücher und auf ihre Cowboyhüte. Ich habe versucht zu erklären, dass ich nicht in dem Film bin. Aber sie haben mir nicht zugehört. Naja, so habe ich signiert. Ja, jetzt hast du einen Vorgeschmack davon bekommen, was es heißt, ein Filmstar zu sein. Ah, es hat solchen Spaß gemacht. Aber als sie dann alle weg waren, habe ich mich so schrecklich einsam gefühlt. Es gab gar nichts mehr zu tun. Mary Louise möchte gut Freund sein. If your sweetheart sends a letter of goodbye, it's no secret you feel better if you cry. Hallo Bill, komm rein, setz dich. Was siehst du mich so an? Ist was nicht in Ordnung? Du hast dich verändert. Nein. Du siehst aber anders aus. Das macht wohl der Anzug. Es ist der blaue, den du mir gekauft hast. Naja, du siehst einfach anders aus. Nein, du hast dich verändert, Louise. Oh, das sind die Haare. Blond steht dir gut. Miss Harvey hat mich letzte Woche angerufen, gesagt, sie hätten was für mich, aber sie suchten eine Blondine. Naja, und so bin ich, zack, Blondine geworden. Und was ist mit deinen schönen Locken passiert? Sie brauchten eine Blondine ohne Locken. Ich mochte sie gern. Ja, was hast du inzwischen so alles gemacht? Bist du viel ausgegangen? Nein, nicht oft. Ich war 3 oder 4 Mal die Woche angeln. Oh, ich war lange Zeit nicht mehr beim Angeln. Du warst gut im Angeln. Oh, ich konnte doch nie einen Fisch vom Haken nehmen. Keiner konnte sie so gut abschuppen wie du. Naja. Ich kann nicht den Rest meines Lebens angeln gehen. Mir geht das Geld aus. Ich habe daran gedacht, zur Feuerwehr zu gehen. Oh, Bill, das tut mir leid. Ich habe deine ganzen Ersparnisse aufgebraucht. Das habe ich damit nicht sagen wollen. Weißt du, als Mannequin zu arbeiten war wichtig für mich. Ich brauchte Kleider. Es war eine Investition für mich. Mach dir darüber keine Gedanken. Wirklich, Bill? Ich verstehe dich schon. Kommst du wirklich klar, Louise? Oh, hast du mal ein Coverfoto von mir gesehen? Ja. Sie sind toll. Du, stell dir vor, ich habe einen Termin für Probeaufnahmen bei MGM mit Ed Ames. Ich frage nach dir, nicht nach deinen Probeaufnahmen. Oh, mir geht's gut. Aber es ist ein ständiges Gerangel mit den Männern. Ach, ich wünschte, ich könnte Termine machen ohne... Naja, du weißt schon, was ich meine. Louise, ich bin wegen der Rechnungen gekommen. Oh. Da ist die Rechnung vom Auto. Das ist mir am wichtigsten. Ich bin da nur einen Monat im Rückstand. Ich komme nicht aus ohne den Wagen. Und ich komme nicht ohne Licht aus und ohne das Geld von der Hypothek. Ich zahle das diesmal vollständig. Ich verspreche es dir. Das ist gleichgültig, Louise. Ich habe mich nur gefragt, wie groß überhaupt unser Rückstand ist. Das werden die schon wissen. Ja, denke ich auch. Es hätte wohl auch genügt, wenn ich dich angerufen hätte. Ja, vermutlich. Aber es war nett, dass wir uns wieder gesehen haben. Findest du nicht? Vielleicht könnten wir uns ab und zu treffen und mal zusammen Kaffee trinken. Vielleicht. Ich muss los, Luis. Natürlich. Es war schön, dich wiederzusehen, Bill. Wiedersehen, Luis. Wiedersehen, Bill. Mary Louise kommt ins Filmgeschäft. Oh, sole mio. Mr. Ames? Ja. Doris Whitehead hat mich hergeschickt. Na ja, kommen Sie rein. Ah ja. Was setzen Sie sich doch. Ja, hier. Ja, genau hier. Und kommen Sie ein bisschen näher ran. So, ja, so ist gut. Tja, also was können wir für Sie tun? Mein größter Wunsch ist, zum Film zu gehen. Ja. Süße, du bist schon beim Film. Oh, lieber Gott. Tja, machen wir morgen eine Probeaufnahme? Ich schmuggle Sie Mr. Mayer in die Serie, die er sich Ende der Woche ansieht. Mr. Mayer persönlich? Ja, er entscheidet selbst über jedes neue Engagement, mein Kind. Louis B. Mayer wird sich mich im Film ansehen? Muss er, wenn Sie für MGM arbeiten wollen. Ach, natürlich will ich. Ja. Was meinen Sie, werde ich ihm gefallen? Ich wüsste keinen Grund, warum nicht. R.B. Mayer über Diane. Klar gefiel mir Ihre erste Probeaufnahme. Sie war schön. Aber ich hatte recht, sie dann fallen zu lassen. Ich hatte das im Gefühl. Und ich habe recht behalten. Sie war eine Nervensäge. Ich habe sie nicht zum Star gemacht, gewiss nicht. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte sie 4 Filme gemacht und Fini. Blondinen gab's genug. Aber die Zuschauer mochten sie. Ich konnte es nicht fassen. Diese Fanpost. Sie war geschickt. Als Starlet ist sie zu jedem Fotointerview und zu jeder Premiere gegangen. Und mehr. Sie schlief mit den richtigen Leuten. Wer hat das nicht getan? Aber sie war anders. Sie war geschickt. Sie hat das Spiel richtig gespielt. Diane und Ed Ames. Na, was habe ich dir gesagt, Süße? Er fand dich toll. Nein. Doch. Er sagte, du seist eine Wucht. Und er muss es ja schließlich wissen. Oh, heißt das, dass Sie einen Vertrag mit mir machen werden? Ja, einen Halbjahresvertrag. Von nun an bist du ein Hollywood-Starlet, Süße. Dann ist alles in Ordnung. Ich hoffe, du weinst nur, weil du glücklich bist. Oh, das war so wichtig für mich. Das dachte ich mir. Nein, Sie verstehen das nicht. Es ist etwas, was ich selbst geschafft habe. Ich verstehe schon, Süße. Verstehe schon. Hör mal, wir müssen einen neuen Namen für dich finden. Oh, wirklich? Klar. Mary Louise Flanagan? Nö, nö. Das würde sich auf einem Plakat nicht gut machen. Oh. So heißt ein Kinostar einfach nicht. Was ist das? Ein Besetzungsbuch. Und was ist das? Oh, da sind nur Namen und Fotos drin. Ich wusste nicht, dass es dafür ein Buch gibt. Süße. Heutzutage hat man für alles ein Buch. Nein. Nein, hier ist nichts drin. Lass mich überlegen. Diane. Diane? Diane, ja. Diana. War das nicht die Göttin der Liebe? Ich weiß nicht. Klar. Toller Name. Oh, ist ein hübscher Name. Für mich bist du eine Diana. Aber warte mal, der Nachname. Oh, der Mädchenname meiner Mutter ist Cook. Hm. Wie wär's mit ihrem Namen? Cook? Ja, warum nicht? Dein Cook. Tja, das wär's dann. Du bist dein Cook. Thank you. soon you're like a baby. You want what you want when you want it. But after you are presented with what you want, you're discontented. Ned, ein Liebhaber. Wir haben uns im Studio kennengelernt. Damals war ich ihr Sprecherzieher. Ich bin Ned. Ich habe ihr Sprechen beigebracht. Nein, ich habe ihr nicht alles beigebracht, was sie kann. Ich habe sie bloß sprechen gelehrt und sie hat daran gearbeitet. Ich denke, das hat mich an ihr angezogen. Und deswegen habe ich sie auch wieder verlassen. Sie war anders als die anderen Starlets. Sie hat hart gearbeitet. Eine Menge Leute mochten sie. Eine Menge Leute halfen ihr. Sie war oberflächlich, aber intelligent. Es hat Spaß gemacht, mit ihr zu reden. Sie war sensibel. Wir haben viel über ihre Eltern geredet. Ja, sie war oberflächlich. Ich dachte, es wäre ein Kurzbrenner mit uns. Naja, es war ja auch kurz. Aber sie ist mir bis heute nicht aus dem Sinn gegangen. Ich habe nie verstanden, warum sie so oberflächlich war. Sie hat gekriegt, was sie wollte. Immer. Diane hat eine kurze Affäre. Hallo, Ned. Hier bin ich wieder. Hallo. Wo warst du? Krank. Was Ernstes? Nein, nur Kopfschmerzen. Was hast du da? Mein Mittagessen. Und was? Rohes Hackfleisch und ein rohes Ei. Wozu denn das? Oh, ist gesund und billig. Ich weiß zwar, dass ein Starlet nicht so viel verdient, aber doch mehr als die meisten Leute. Ach, weißt du, ich habe so viele Schulden und ich brauche so viele Sachen. Aber egal, wie viel ich verdiene, ich bin immer pleite. Dann schränk dich doch ein. Kauf nicht so viele Bücher. Oh nein, ich brauche meine Bücher, auf die kann ich nicht verzichten. Ich lerne, ich notiere mir Sachen. Weißt du, ich hatte nie eine richtige Ausbildung. Ich bin mit 16 von der Schule runter, um zu heiraten. Ich muss was für mich tun. Wie soll ich denn sonst eine gute Schauspielerin werden? Du warst verheiratet? Ja, er ist jetzt bei der Feuerwehr. Ein Feuerwehrmann? Ja. Wie bist du denn dazu gekommen? Hat mir meine Stiefmutter eingebrockt. Und was ist schiefgelaufen? Ach, alles. Ich konnte ihn als Ehefrau nie zufriedenstellen. Ich habe immer was falsch gemacht, besonders mit meinem Äußeren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, ich habe einfach zu gut ausgesehen. Außerdem wollte ich einfach nicht kochen. Vermutlich mochte er kein rohes Hackfleisch. Er mochte die Gründe nicht, warum ich es gegessen habe. Ah, ich bin froh, dass das vorbei ist. Tag meiner Scheidung habe ich mir geschworen, dass ich mich nie wieder auf sowas einlassen will. Ich auch. Du warst auch verheiratet? Das sind doch alle Leute. Ich habe eine Tochter. Oh, da bist du aber glücklich dran. Aber es muss schwer für sie sein. Siehst du sie oft? Jeden Tag. Meine Frau hat mich verlassen. Das war nicht so schön. Kann ich mir vorstellen. Das ist nie schön, wenn man verlassen wird. Aber schließlich hat das Mädchen doch ihren Vater. Ich glaube, es ist für Kinder besonders wichtig, einen Vater zu haben. Mhm. Alles scheint ganz gut zu laufen. Ich glaube, es kam für mich nicht sehr überraschend. Ich wusste immer, was sie für ein Mensch war. Das habe ich auch immer gewusst. Wie? Ich dachte nur an meinen Mann, Bill. Hey, was machst du heute Abend? Willst du mit mir essen gehen? Ja. Eva, Dianes Schauspiellehrerin. Alle Leute sagen zu mir, aha, Sie sind also Eva. Wie war Diane Cook wirklich? Was an ihr ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Ich erinnere mich daran, wie sie wirklich war. Ich erinnere mich, wie sie nach New York ging, nach ihrer Trennung von diesem ungebildeten Boxer. Ich erinnere mich an meine Briefe an sie. Ich erinnere mich, dass sie keinen beantwortet hat. Ich erinnere mich, wie ich aus den Zeitungen erfuhr, dass sie woanders Schauspielunterricht nahm. Was hat sie mit mir gemacht? Ich erinnere mich, wie allein ich war in Hollywood. Im Studio hat man mich nie gemocht. Aber es gefiel ihnen, wie ich aus einem billigen Flittchen das machte, was sie heute ist. Als sie dann mit Luba nach Hollywood zurückkam, war das Studio nur zu froh, mich loszuwerden. Sie war fertig mit mir, nicht einmal ein Wiedersehen. Daran erinnere ich mich. So war sie wirklich. Arme Eva. Was? Ach, nichts. Ich dachte eben an Eva. Arme Eva. Diane findet ihren leiblichen Vater. Ach so. Ja. Danke sehr. Ich leg meinem Brief einen Scheck bei. Was ist denn? Er lebt ganz hier in der Nähe. Und was willst du jetzt tun? Ihn besuchen, heute. Heute? Ja, ich muss mit ihm reden. Worüber? Über alles. Du solltest vorher anrufen. Nein, er ist mein Vater. Komm, wir gehen. Weißt du, was du dir da auflädst? Nichts, er ist mein Vater. Trotzdem, pass auf. Ich muss ihn sehen. Ich habe so oft daran gedacht. Glaubst du, er hat von mir gehört? Vielleicht weiß er gar nicht, wer ich bin. Oh, das könnte für ihn zu überraschend kommen. Meinst du nicht? Vielleicht. Ruf ihn doch lieber vorher an. Ja, vielleicht hast du recht. Es wäre vielleicht zu viel für ihn. Hallo? Ist Mr. Rogers da? Wer sind Sie? Ich bin Marie-Louise. Was wollen Sie? Ich möchte vorbeikommen und Mr. Rogers sprechen. Wer sind Sie denn? Ich bin Marie-Louise Cook, Eunice Cooks Tochter. Bitte holen Sie ihn ans Telefon. Einen Augenblick. Er will Sie nicht sprechen. Er sagt, Sie sollen seinen Rechtsanwalt anrufen. Sein Name ist Mr. Bernard... Clark Gable besucht Diane im Traum. Marie-Louise, hier bin ich. Hallo. Komm hier rüber. Komm. Du erinnerst dich doch noch an Trigger, oder? Ja. Und Trigger, hä? Du erinnerst dich doch an Marie-Louise. Na klar, erinnert er sich. Möchtest du mal reiten vor dem Essen? Ja. Hast du ja gesagt? Bist du nicht mehr böse auf mich? Nein, wie könnte ich je böse auf dich sein? Komm, steig auf. So, und los geht's. Ja, wir müssen uns beeilen. Deine Mutter macht Essen. Und wenn wir wieder zu spät kommen, macht sie uns beiden die Hölle heiß. Ich glaube, wir sollten heute Abend beim Abwaschen helfen. Ja, so ist das nun mal bei einer richtigen Familie. Ned und Diane gehen aus. Magst du dieses Kleid? Ja, bist du fertig? Ja, gleich. Sehe ich gut aus? Ja. Du, Ned, was ich dich noch fragen wollte. Ja? Meinst du, ich sollte eine Schönheitsoperation machen lassen oder sowas? Was? Ich meine, sollte ich irgendetwas an meinem Äußeren verändern lassen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Naja, es ist im Grunde unwichtig. Deine Vorderzähne stehen ein bisschen vor. Ja, meinst du, ich soll sie ziehen lassen? Nein, nein, so schlimm ist es nicht. Was soll ich dann machen? Geh zu einem Zahnarzt. Ich kenne keinen. Aber ich, er ist auch billig. Wirklich? Ja, er trinkt zwar eine Menge, aber er ist ein guter Zahnarzt. Ich gehe sogar mit dir hin. Ach, das ist lieb von dir. Komm, lass uns gehen. Nett? Du, ich bin wirklich glücklich. Ja? Diane macht Schluss mit Ned. Ned, hier bin ich. Was machst du da im Dunkeln? Ist wieder meine Nervosität. Warum bestehst du denn darauf, zu solchen Partys mitzukommen? Ich mag Partys, es ist toll hier. Ich habe nur ein bisschen Angst bekommen. Angst, dass dich jemand nicht mögen könnte? Ja. Jemand, der für dich wichtig wäre? Was meinst du damit? Warum willst du, dass ich dich zu so etwas mitnehme? Auf diese Weise lerne ich Leute kennen. Ich weiß. Ned, ich will Schauspielerin werden. Und nichts wird dich davon abhalten. Sollte ich mich abhalten lassen? Ich habe noch nie eine Frau kennengelernt, die nicht etwas bezweckt hat. Ned, das ist albern. Albern? Ned, ich weiß, dass du früher verletzt worden bist. Du hattest eine harte Zeit mit deiner Frau. Aber ich bin nicht wie sie. Ich werde dich nicht verlassen. Ich bin noch nie so geliebt worden wie von dir. Darauf will ich nie mehr verzichten. Für nichts auf der Welt. Ich weiß, dass du der Richtige für mich bist. Darum bin ich hier. Ned, ich liebe dich. Ich könnte den Rest meines Lebens mit dir leben. Diane, ich habe übers Heiraten nachgedacht. Wirklich? Oh, Nettie, Ned. Nein, nicht doch, Diane. Niemand wird jetzt reinkommen. Diane, ich glaube nicht, dass das was mit uns würde. Warum sagst du sowas? Ich glaube, du gehörst nicht zu der Art Frauen, die heiraten. Ich möchte heiraten. Ich möchte ein Zuhause. Das glaube ich nicht. Doch. Du willst nicht dasselbe Zuhause wie ich. Bitte, Diane, sei realistisch. Hat jemand mit dir gesprochen? Nein. Ich war dir treu. Ich weiß. Nur das eine Mal. Ich weiß. Ich könnte traurig sein, wenn wir verheiratet wären. Da gibt's eine Menge zu bedenken. Kannst du das nicht verstehen? Nein, das kann ich nicht verstehen. Und was ist zum Beispiel mit Kindern? Ich liebe Kinder. Willst du sie auch großziehen? Ich würde sie lieben. Ja, und da ist auch noch meine Tochter. Sie liebt mich. Diane, du bist nicht der Typ Frau, der Kinder bekommt. Was für ein Typ Frau bin ich denn dann? Du weißt, was ich meine. Nein, das weiß ich nicht. Die Kinder hätten keine wirkliche Chance. Jedes Kind sollte wenigstens die Chance kriegen, gute Eltern zu haben. Sag mal, was hältst du eigentlich von mir? Diane, ich liebe dich. Nein, das tust du nicht. Das ist nicht wahr. Wie konntest du denn sowas sagen? Du verstehst nicht, was ich sagen will. Ned, du kommst heute Abend nicht mit mir nach Hause. Diane. Nein! Es ist aus. Erinnerung an ihre Pflegemutter Madge. Hier wirst du jetzt eine Weile wohnen. Ich bin kein Waisenkind. Ich habe eine Mutter. Du musst nicht lange hier bleiben, Mary Louise. Ich will da nicht reingehen. Du musst. Ich habe nichts Böses getan. Ich habe nichts Böses getan. Diane und Danny begegnen sich bei einer Swimmingpool-Party. Are you a private dick? Of sorts. Oh, good. What's your problem, as if I didn't know already? I keep on being followed by this man. Is it always the same man? Sometimes. Does he ever say anything? No. Why should he? I'll see what I can do. Thanks. Haben Sie mir gewinkt? Ja, Sie verbringen zu viel Zeit im Pool. Ist einfach ein toller Pool, so groß. Na, es sind so viele Leute hier, mit denen man reden sollte. Ich kann auf Partys mit niemandem reden. Das ist mein Beruf. So? Ich bin Agent. Ich weiß. Ich habe Ihren Film gesehen. Es war nicht mein Film. Die Presse hat es nur so gedreht, dass es so aussah. Für mich war es Ihr Film. Ja? Ich würde gern mit Ihnen reden. So? Sehr gern. Ja, dann rufen Sie mich doch einfach an. Setzen Sie sich. Danny ruft Dianes Agent an. Hallo Mike. Mike, ich würde gerne mit Ihnen über Diane Cook sprechen. Wir sind sehr an ihr interessiert und würden sie gern bei uns führen. Wenn ich richtig unterrichtet bin, ist sie bei Ihnen unter Vertrag. Also wie wäre es, wenn Sie die Sache mal überschlafen und mich dann anrufen? Wann immer Sie wollen. Das wäre sehr nett. Ich danke Ihnen, Mike. Ich höre dann von Ihnen. Diane und Danny. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo. Hast du's gelesen? Ja. Na und? Die Rolle ist klein. Ich denke, das macht nichts. Es ist die einzige Frauenrolle. Da ist doch noch seine Frau. Ja, aber die ist doppelt so alt. Na gut. Alle werden nur auf dich achten. Du hast recht, aber... Aber was? Ja, glaubst du, dass ich das hinkriege? Ich wüsste niemanden in Hollywood, der das sonst spielen könnte. Ich möchte, dass Eva mir die Rolle einstudiert. Ja, gut. Oh, ich bin so froh. Warum, Liebes? Naja, alle hassen sie so. Ich glaube, dass sie eine sehr gute Lehrerin ist. Es ist deine Karriere, Diane. Du solltest alles bekommen, was du dazu brauchst. Oh, ich habe wieder so ein merkwürdiges Gefühl. Was für ein Gefühl? Und das, was passieren könnte. Es passiert bereits etwas. Du wirst dich daran gewöhnen müssen. Ich weiß, du tust mir so gut, Danny. Aber manchmal... Keine Sorge, keine Sorge. Alles, was dir passiert, hast du verdient. Du bist so gut zu mir, Danny. Du bist so gut zu mir. Liebe, Liebes, ich gebe dir nur, was dir gebührt. Aber was tue ich denn für dich? Du bist was Besonderes. Mein Gott. Was ist? Nie hat mich jemand so behandelt. Ja, du solltest dich daran gewöhnen, denn ich habe nicht die Absicht, das zu ändern. Oh, Danny, du, es ist spät geworden. Wann musst du dort sein? Wie spät ist es? 5? Ja, dann wird's Zeit. Oh, Danny, was ich dir noch sagen wollte. Ned hat angerufen. Er will mich sehen. Du, ich habe zugesagt. Ja, in Ordnung. Es macht dir doch wirklich nichts aus. Nein. Wir gehen was trinken und vielleicht ein bisschen zum Tanzen. Ja, klar. Was meinst du, wann du heute Nacht zurückkommst? Nicht zu spät. Ich werde auf dich warten. Das ist nicht nötig. Doch, ich bleibe auf jeden Fall so lange auf. Schön. Ich möchte für die Probe ein paar Dinge mit dir durchgehen. Danny, das hat doch noch Zeit bis morgen. Der Arzt hat gesagt, dass du zu hart arbeitest. Morgen ist wieder ein voller Tag. Danny, ich will dich nicht verlieren. Ich wäre verloren ohne dich. Du würdest mich nicht verlieren, wenn du mich heiratest. Danny. Ja, Danny. Das sagst du immer. Danny, schau, du bedeutest mir so viel. Ich glaube, es wäre nicht richtig, wenn wir heiraten würden. Warum nicht? Ich weiß nicht. Danny, ich bin glücklich so. Du tust so viel für mich. Nur, was dir zusteht. Du tust mehr, als mir zusteht, das weiß ich. Sag doch so etwas nicht. Liebes, denk daran, dass du etwas Besonderes bist. Danny, manchmal habe ich so Angst um dich. Nein. Keine Angst, Liebes. Hab keine Angst. Du brauchst dich vor nichts zu fürchten. Ich kann aber nichts dagegen tun. Doch, Liebes. Niemand außer dir kann das. Ich habe das zu oft erlebt. Liebes, mach dich nicht verrückt. Danny. Ja, was ist los, Baby? Oh, ich brauch dich so sehr. Heirate mich, Liebes. Danny. Baby. Halt mich fest, Danny. Eva erzählt von Dannys Tod. Seine Familie wollte sie nicht bei seiner Beerdigung dabei haben. Danny hatte verfügt, dass er sie in der ersten Reihe haben wollte. Aber sie haben bestimmt, dass sie nicht kommen darf. Aber sie kam. Sie haben sie hinten hingesetzt. Ganz plötzlich fing sie an, seinen Namen zu rufen. Man musste sie raustragen. Es hat alle sehr aufgeregt. Sie hatte keinen Freund im Filmgeschäft. Außer mir. Nach Dannys Tod dachten sie, dass sie den Weg all der Sternchen gehen würde, die sich vorwärts gevögelt haben. Weitermachen ohne ihn. Was machst du da? Ich kann nicht schlafen. Diane, du hast schon genug Tabletten genommen. Ich kann nicht schlafen. Hab Geduld. Was soll ich denn ohne Danny anfangen? Leg dich schlafen, Ich kann nicht. Ich bin ganz allein. Ich werde bei dir bleiben. Du bist immer da, Eva. Für dich immer. Danny ist fort. Versuch zu schlafen. Bin nicht müde. Das kommt schon. Ich bin ja da. Danny ist fort. Ich bin da. Ich weiß. Swell, that my heart belongs to my daddy. 'Cause daddy, my daddy, my little old daddy, he treats it so. Little old man, he just treats it so good. Ja, das war sehr schön. Ich würde es gerne nochmal machen. Ach, Diane, es war wirklich gut. Ich möchte es aber nochmal machen. Komm, lass uns drüber reden. Eine Filmschauspielerin, die jetzt beim Fernsehen arbeitet, erinnert sich. Sie war ein nettes Mädchen. Ich erinnere mich, dass wir uns alle fragten, wer sie war. Wir staunten alle, dass sie die Rolle bekam. Wenn man bedenkt, wer alles sonst das hätte spielen können. Sie hat mich wahnsinnig gemacht. Sie konnte nicht mal eine Treppe richtig runtergehen. Sie ist hingefallen und ich durfte deshalb die ganze Szene nochmal machen. Sie war auch unpünktlich. Das konnte ich gar nicht haben. Schließlich war ich schon ziemlich lange in dem Geschäft. Da kam man einfach nicht zu spät. Besonders, wenn man eine kleine Rolle hatte. Aber sie war irgendwie anders. Die Ausnahme. Ich erinnere mich, wie die Fotografen zugelassen wurden. Ich musste um mein Leben rennen, um nicht von ihnen totgetrampelt zu werden. Das Interesse an ihr musste jedermann verletzen. Aber man konnte nichts machen. Das war eins der Gesetze in diesem Geschäft. Dieses Interesse an ihr war durch ihre Schönheit zu entschuldigen, die vorfabriziert war. Aber es gab damals schließlich noch andere schöne Frauen in Hollywood. Es war mehr als das. Diane will nicht mehr zu Partys gehen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich glaube, wir sind spät dran. Die Augen sind noch nicht richtig. Was soll ich machen? Die sollten ein bisschen größer sein. Mhm. Hallo, Eva. Hallo. Hallo. Wie wird's? Gut. Die anderen warten. Sag ihnen, mein Make-up dauert heute etwas länger als sonst. Habe ich schon. Okay. Brauchst du mich heute Abend vor der Party? Was für eine Party? Hast du es vergessen? Nein, ich habe keine Lust mehr, zu Partys zu gehen. Es werden so viele Leute da sein. Außerdem ist Tom da. Ich dachte, du magst Tom. Ich mochte ihn, aber ich traue ihm nicht mehr. Warum? Ich habe meine Gründe. Ich will nicht benutzt werden. Aber du hast ihm so viel gegeben. Ich weiß, aber er hat mich betrogen. Was hat er getan? Sprich jetzt nicht darüber. Es regt dich zu sehr auf vor dieser Szene. Sie hat recht. Miss Cook? Hm? Man möchte wissen, ob Sie fertig sind. Ja, ich denke, wir sollten jetzt gehen. Hm? Eine Sekunde. Wie findest du es? Okay. Mhm. Was meinst du? Hm, es ist gut geworden. Vielleicht noch ein bisschen mehr Farbe auf die Lippen. Ja. Könnte nicht schaden. So. Ich wünschte, ich sähe wirklich so aus. Der Streichholzfabrikant Tadlock spricht mit dem berühmten Schriftsteller Milton. Na, was hältst du von ihr? Ach, Tadlock. Ja? Was soll ich schon von ihr halten? Ja? Da ist eine Mieze, die das ganze Essen über da sitzt, kein Wort sagt und dann sich dir auf den Schoß setzt und mit dir herummacht. Ja, ja, so ist sie manchmal. Na, aber was ist mit dir? Mit mir? Bist du nicht ein bisschen zu alt dafür? Oh, noch. Eine Dinner-Einladung mit einer Mieze auf dem Schoß dazusitzen. Sie ist wunderbar. Hast du ihre Filme nicht gesehen? Na klar doch. Na, sie ist toll. Ja, das sag ich dir. Wenn du mit ihr im Bett bist, dann macht sie dir einfach alles. Sie hört dir sogar zu, wenn du redest. Milton, du musst es mit ihr machen. Ach, ich weiß ja, Milton, nicht. Du vergisst deine Frau mal. Du bist doch zur Erholung hier, oder? Aber ich war so hässlich zu ihr gestern Abend. Das macht ihr nichts aus. So wie sie dich kennenlernt, vergisst sie das. Diane findet jemanden, den sie bewundern kann. Milton, kommen Sie hier rüber. Das ist ein ruhiger Platz. Ja, aber da ist nur ein Stuhl. Ah, da setzen Sie sich. Ich bestehe darauf. Nein. Ich setze mich auf die Erde. Nein, nein, das geht doch nicht dahin. Doch, doch, ich fühle mich so wohler. Möchten Sie noch Champagner? Oh, nein, danke. Ich liebe Champagner, ist mein Lieblingsgetränk. Möchten Sie Kartoffelchips? Nein, danke. Es war nett von Ihnen, mir zu verzeihen. Ach, ich habe da gar nicht mal hingehört, was Sie da gestern Abend gesagt haben. Ja, aber das verstehe ich nicht. Ich war doch ganz schön widerwärtig. Oh nein, ich fand Sie sehr beeindruckend. Es war albern von mir, mit Tedlock zu flirten, aber ich konnte einfach mit niemandem dort reden. Wissen Sie, es war nämlich jemand da, mit dem ich gerade drehe. Naja, ich habe seine Szene gestern bestimmt 100-mal geschmissen. Ich hätte merken müssen, dass sowas dahinter steckte. Ach, wie sollten Sie? Es war wirklich albern. Sie sind das liebenswürdigste Mädchen, das ich je kennengelernt habe. Nie nennt mich jemand intelligent. Ich habe nicht gesagt, dass das Ihr einziger Charakterzug ist. Aber es war das Erste, was Ihnen in den Sinn kam. Niemand hier achtet mich. Sie lachen alle über mich, wie über einen guten Witz. Aber wissen Sie, damit Sie nicht über sich selbst lachen müssen. Ich hoffte, mein neues Stück hätte nur ein bisschen von dem, was Sie mit einem Satz sagen. Ich liebe Ihre Stücke. Ich habe sie alle gelesen. Ich bewundere Sie. Mich? Ja. Sie sind so stark und so menschlich. Ich dachte, der Mann, der das geschrieben hat, muss ein sehr starker Mann sein. Ein Mann, den man bewundern kann. Die meisten Mädchen haben dazu ihren Vater. Das hatte ich nie. Ich glaube, ich sollte bei Ihnen auf der Erde sitzen. Oh. What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Der Berufsboxer Sunny möchte sich mit Diane verabreden. Ja? Meg, ich bin Sunny. Sunny? Ja. Na, das ist eine Überraschung. Ja. Ja. Ja. Kann ich was für dich tun? Naja. Na, Sunny, schieß los. Du kennst doch deinen Cook. Ah ja. Deswegen rufst du also an. Meinst du, ich könnte sie kennenlernen? Naja, ich... Es ist wichtig für mich. Ah ja, in Ordnung. Hast ja noch was gut bei mir. Glaubst du wirklich, dass du das arrangieren kannst? Ja, ich bin jetzt ihre beste Freundin. Vielleicht sollten wir uns alle in einem Restaurant treffen. Nein, nein, ich lade sie zu mir ein. Gut. Aber erzähle, dass ich auch komme. Natürlich, keine Sorge. Überlass das mir. Du wirst Diane Cook kennenlernen. Toll. Ich danke dir, Meg. Ich rufe dich morgen wieder an. Ja. Wiedersehen, Meg. Wiedersehen. Diane ruft Milton an. Hallo? Ich bin's, Diane. Diane? Wie geht's in New York? Sehr gut. Es ist nicht so sonnig wie in Hollywood. Oh, hier regnet es. Ja, eigentlich wollte ich dich gar nicht anrufen. Aber ich wollte eigentlich warten, bis du mich anrufst. Naja, ich konnte nicht widerstehen. Oh. Dein letzter Brief war so schön. Ich habe mir Sandbrooks Lincoln-Biografie geholt. Gut. Weißt du, es ist besser, wenn du Leute bewunderst, die du nicht kennst. Wann kommst du wieder an die Westküste? Ich weiß nicht. Das neue Stück und so. Ich könnte doch vielleicht am Wochenende nach New York fliegen. Diane, ich verstehe. Weißt du, die Kinder bedeuten mir sehr viel. Ja, das kann ich verstehen. Du bist zu beneiden. Du hast dir also keine Hoffnungen gemacht? Nein, nein. Diane. Ja. Du bist mir ziemlich wichtig. Danke. Du bist sehr freundlich. Dank für alles. Pass auf dich auf, dass dir niemand was antut. Oh, Milton. Wiedersehen, Diane. Wiedersehen, Milton. Bye, bye, baby. Remember, you're my baby. When they give you the eye. Radioreportage. Und nun zum unterhaltsamen Teil. Oder vielleicht doch nicht so unterhaltsam. Diane Cook hat wieder einigen Aufruhr verursacht. Ausnahmsweise nicht wegen ihres Ganges oder wegen dem Kleid, das vielleicht ein bisschen zu eng war, sondern weil Diane ein paar Manuskripte gekauft hat. Nicht wahr, Walter? Richtig. Die fraglichen Manuskripte stammen von Max Reinhardt, dem berühmten deutschen Regisseur. Es sieht so aus, als hätte sie Diane, die zu jung ist, um sich an Max Reinhardt zu erinnern, letzte Woche auf einer Auktion gekauft. Nun, die Yale-Universität dachte, dass sie eher in ihre Bibliothek gehören, anstatt zu der Filmschauspielerin, die all diese dümmlichen Blondinen spielt. Diane ihrerseits sagt, dass sie nun ihr gehören und dass sie vorhat, sie zu lesen. Aber Ted, kann sie überhaupt lesen? Diane fährt Sunny nach Hause. Wo wohnst du? In Beverly Hills. Wann fährst du nach New York zurück? Ich lebe in San Diego. Wirklich? Warum lebst du dort? Meine ganze Familie lebt dort. Mir gehört dort eine Kette von Pizza-Restaurants. Pizza? Na und? Du solltest mal auf eine Pizza vorbeikommen. Du siehst nicht aus, als ob du Pizza verkaufst. Sehe ich aus wie ein Boxer? Nein. Danke. Mein Atem riecht auch nicht nach Knoblauch. Das habe ich auch nicht angenommen. Ach, verdammt, komm und riech selbst. Okay. Eunice erkennt ihre Tochter Mary Louise. Eunice, du hast die Zeitung jetzt schon 1000 Mal gelesen. Nur diesen Artikel. Was für ein Artikel ist das? Den über Mary Louise. Du hast sie also erkannt. Sie ist ein Star. Mary Louise. Sie ist ein Cook. Ja. Mary Louise ist ein Filmstar. Diane Cook. Ich wollte immer, dass sie ein Filmstar wird. Genau wie Mary Pickford. Ach, Eunice. Sie ist weit davon entfernt, wie Mary Pickford zu sein. Mary Louise ist ein Filmstar. Eva und Diane. Ich habe ein paar Leute für morgen Abend zu mir eingeladen. Ich dachte, du könntest dazukommen. Es tut mir leid, Eva. Ich habe morgen zu tun. Na, dann vielleicht am Wochenende? Du, ich bin in letzter Zeit einfach zu müde. Ja. Das ist doch wegen diesem Boxer. Er mag mich nicht. Ich mache ihn auch nicht. Wozu hast du dich all die Jahre um deine Bildung bemüht? Um einen Mann kennenzulernen, der sein Geld damit verdient, dass man ihm die Nase einschlägt? Ich muss gehen. Ich sehe mir nochmal die Szene an. Wenn ich Schwierigkeiten habe, rufe ich dich an. Bis morgen. Grüße aus Hollywood. Hallo, hier spricht Luella O. Parsons aus Hollywood. Wird Diane Cook den Meisterboxer heiraten? Wenn sie es tut, wird das Amerikas Hochzeit des Jahres. Aber da gibt es Probleme. Sonny ist katholisch und geschieden, aber in den Augen der Kirche ist er immer noch verheiratet. Und wenn er Diane heiratet, wird er in den Augen der Kirche in Sünde leben. Diane bedeutet Sonny so viel. Und Sonny bedeutet Diane so viel. Sie ist die meiste Zeit ihres Lebens allein gewesen. Sie hat es schwer gehabt. Aber jetzt scheinen sich die Dinge für sie zu bessern. Ja, was kann ein Mädchen sich mehr wünschen als eine große Karriere und den richtigen Mann? Diane und Sunny, Bettgespräch. Weißt du, Pizza? Ich glaube, wir sind uns ganz schön ähnlich. Denke ich auch. Wir wollen beide dasselbe. Du willst nicht dein Leben lang ein Filmstar sein. Das stimmt. Und ich kann nicht dein Leben lang Boxer sein. Weißt du, andere werden geachtet. Und ich weiß, dass ich eine richtige Schauspielerin werden kann. Ich weiß auch, dass ich mehr kann, als ich bisher zeigen durfte. Ich denke, wir können es zusammen versuchen. Du hast es ja schon versucht. Zusammen. Ich bin nicht mehr so ängstlich wie früher. Die Dinge beunruhigen mich auch nicht mehr so. Aber manchmal bekomme ich richtig Angst. Ich werde immer bei dir sein. Das denke ich auch, Sunny. Das denke ich auch. Eine etablierte Filmschauspielerin lässt Dampf ab. Das Kleid war rot. Es war so eng, dass sie nicht sitzen, geschweige denn gehen konnte. Einer der wichtigsten Faktoren bei einer Akademievorführung ist die Zeit. Sie brauchte eine halbe Stunde, um bis zum Podium zu kommen. Das Haus wurde zum Zirkus. Die Männer lachten, die Frauen waren verlegen. Ich für meinen Teil fand, der Preis hätte ja auf der Stelle aberkannt werden sollen. Was dieses arme, irregeführte Mädchen nicht begreift, die Leute wollen nicht, dass wir unser Filmimage in unser Privatleben tragen. Die Männer mögen pfeifen, aber sie achten sie nicht. Und bald werden sie auch auf der Leinwand ablehnen. Und keine anständige amerikanische Mutter wird es zulassen, dass ihr Kind einen ihrer Filme sieht oder auch nur Fotos von ihr aus einer Filmzeitschrift ausschneidet. Das Publikum hat Geschmack. Sie ist zu weit gegangen. Diane bekommt einen Brief von ihrer Mutter. Hier, diese Schecks müssen unterschrieben werden. Wofür sind sie? Für laufende Ausgaben und für deine Mutter. Oh. Hier musst du unterschreiben. Und hier ist der Brief von deiner Mutter. Wenn du ihn jetzt lesen willst. Warum nicht? Mary Louise. Seit es Heim sagt. Ich bin so froh über deinen Erfolg. Warum bloß? Kostet schließlich genug. Diane. Ich kann sie nicht hierher zu mir holen. Das ist doch unmöglich. Mir gefällt es hier nicht. Lass uns was Besseres für sie suchen. Meine Tochter. Es muss doch ein Heim geben, das sie für angemessen hält. Ich wünschte, meine Tochter liebte mich. Anstatt mich hierher zu stecken. Ich wünschte, wir könnten zusammen leben. Dann könnten wir uns jeden Tag sehen. Ich möchte mit der Tochter leben, die den Traum verwirklicht, den ich für sie geträumt habe. Auf Wiedersehen, mein Schatz. In Liebe, Mama. Ich will sie hier nicht haben. Diane erinnert sich an Madge. Mary Louise, hier wirst du jetzt wohnen. Ich will da nicht reingehen. Du musst, Liebes. Wo ist meine Mutter? Ich will mit meiner Mutter sprechen. Mary Louise, deine Mutter kann nicht mit dir sprechen. Was habe ich Böses getan? Das hier ist für Waisenkinder. Ich bin doch kein Waisenkind. Ich habe eine Mutter. Ich bin kein Waisenkind. Diane bekommt ihre nächste Rolle. Was für eine Rolle ist denn das schon wieder? Das kommt von Mayer, diesem Saukerl. Habe ich ihm nicht bewiesen, dass ich was kann, oder nicht? Ja, natürlich. Warum bieten mir denn schon wieder so eine dämliche kleine Rolle an? Diane. Was bildeten die sich denn ein, dass alles in diesem Film von allein ging? Nein, natürlich Glauben nicht. Die, dass ich so bin? Und der Gipfel ist, dass ich den ganzen Film über eine Brille tragen soll. Aber die halten was von dir. Oh, ich hasse Mayer, diesen alten Idioten. Er hält was von mir. Ja. Gott weiß, was der von mir hält. Aber ich weiß ganz genau, was ich von diesem alten Arschloch halte. Ja? Eva ist am Telefon. Nein. Eva? Sie ist gerade in einer Besprechung. Sie ruft dich zurück. Ja. Sag ich ihr. Gut. Danke dir. Diane will wieder heiraten. Sunny? Ich bin's, Diane. Hallo, Schatz. Was ist los? Es war Schreckliches passiert, Sunny. Was? Oh, ich hasse diesen Film so. Schreit dieser Armleuchter dich immer noch an? Nein, nein. Maya hat es abgestellt. Das habe ich erreicht. Was ist denn los, Liebes? Du, ich habe dir doch gesagt, wie froh ich bin, dass dein Kind in dem Film mitspielt. Du weißt, ich liebe Kinder. Aber es wollte nicht mit mir sprechen. Kinder sind schüchtern, hast du versucht? Ich habe alles versucht, du. So wie wir weg waren vom Drehort, wollte er partout nicht zu mir kommen. Ich ging dann heute früh zu ihm und habe ihn gefragt, warum. Ja, und? Oh, mein Gott. Der Diane, was ist denn? Er hat gesagt, sein Priester hätte zu ihm gesagt, dass es nicht schlimm sei, mit einer Frau wie mit mir zu arbeiten, aber dass er nicht mit mir sprechen darf. So ein Hurensohn. Sonny, komm her. Gut, wenn du willst. Ich kriege nur einen Flug heute Abend. Sonny, ich möchte heiraten. Was? Ich möchte es versuchen. Ich möchte für dich kochen und ich möchte ein Zuhause. Liebling. Du, ich möchte ein Zuhause, Sonny. Mein ganzes Leben lang habe ich mir ein Zuhause gewünscht. Ich wäre doch dumm, wenn ich das jetzt nicht mit dir wollte. Ich weiß, dass du richtig bist für mich. Und du bist richtig für mich, dein. Sonny, Liebling. Ich zische rüber wie eine Rakete. Komm schnell, Liebling. Mach ich, Baby. Mach ich. Wiedersehen. Ich weiß, dass es richtig ist. Ich sollte heiraten. Ich will heiraten. Luella O. Parsons, Hollywood. Hier spricht Luella O. Parsons aus Hollywood. Amerikas meistgeliebtes und beneidetes Paar traf heute in Hongkong ein. Ja, Diane und Sonny sind in Hongkong, um dort ihre Flitterwochen zu verbringen. Das glückliche Paar wurde von tausenden freier Chinesen begrüßt. Diane ist die meistbewunderte Frau auf dieser Welt. Man möchte annehmen, dass das für sie das Wichtigste ist, aber falsch. Ein Waisenhauskind wie Diane hat in dem Meisterboxer Sonny das gefunden, was sie sich immer gewünscht hat, eine Familie. Die höchste aller amerikanischen Institutionen. Diane und Sonny werden in San Diego leben, damit sie seiner Familie nahe sind und seiner Pizza-Restaurantkette. Diane wird ihm in ihrem neuen Haus das Essen kochen. Aber keine Sorge, unsere Diane hat nicht die Absicht, ihre Filmkarriere aufzugeben. Diane hat einen langen Weg hinter sich. Sie hat jetzt alles, was sie sich je gewünscht hat. Wer wüsste jemanden, der es mehr verdient hätte? Ich nicht. Viel Glück, Diane. Viel Glück. Diane findet einen Fernseher in ihrem Badezimmer. It's so awful. I feel so helpless. I know. Can I have some water? Yes, sure. Here we go. That's a boy. How do you feel? Warm. I feel very warm. Sonny, das habe ich im Bad gefunden. Was denn, Liebes? Einen Fernseher. Ja, den habe ich fürs Bad gekauft. Oh. Komm her und sieh dir rauchende Colts mit mir an. Nein, ich möchte lieber lesen. Und du hast heute früh schon gelesen. Komm, Süße. Nein. Du, ich glaube, ich koche heute Abend. Was gibt's? Spaghetti. Und außer Spaghetti? Steak. Toll. Hey, Süße, tu mir einen Gefallen. Stell den Fernseher ins Bad zurück und mach ihn an. Kanal 2. Dann brauche ich nicht zu warten, bis er warm wird. Diane geht zu einer Premiere. Wo gehst du hin? Das weißt du doch. Ins Studio? Ja. Es ist 11 Uhr vormittags. Ich werde 7 Stunden brauchen, bis ich fertig bin. Was ist denn los? Nichts. Wenn du nicht gern zu Premieren gehst, ist das noch lange kein Grund, dass ich auch nicht gehen soll. Ach, wirklich nicht. Es ist schließlich mein Film. Ein Film, den du nicht machen wolltest. Aber ich habe ihn gemacht. Das ist kein Grund. Und was ist mit meiner Karriere? Ist das auch kein Grund? Es ist nicht wegen deiner Karriere. Es ist mir egal, was du über meine Gründe denkst. Ich werde gehen. Wirst du wieder das rote Kleid tragen, ja? Oh, kannst du nicht mal dieses Kleid vergessen? Ich habe wirklich genug gehört über dieses Kleid. Du redest immer davon, dass man dich nicht mit Achtung behandelt. Du willst eine richtige Schauspielerin sein. Aber was machst du? Du ziehst ein enges Kleid an, stolperst vor diesen geilen Säcken rum und spielst Baby Doll für sie. Was verlangst du von mir? Ich verlange nur etwas mehr Selbstachtung von dir. Die habe ich. Und ich achte meine Karriere. Geh doch zu deiner Scheißpremiere. Richard Ransom fotografiert Diane. Ich wollte schon immer mal ein Schulabschlussfoto von mir. Das ist auch sowas, was ich nie bekommen habe. Ich musste von der Schule runter, als ich 16 war, um zu heiraten. Warum? Sonst hätte ich ins Waisenhaus zurückgemusst. Ich mache eins von dir. Wirklich? Ja, gleich, wenn wir die Serie fertig haben. Ach, danke dir, Richard. Es lieb von dir. Diane erzählt ihrem Mann von Richard. Willst du es wirklich riskieren? Ja. Richard Ransom weiß, was er kann, und ich weiß, was ich will. Und ich will mich bestimmt nicht von diesem Studio weitere 5 Jahre rumkommandieren lassen. Es wird Zeit, dass du ihnen zeigst, wer der Boss ist. Dann mach ich's. Dieser Film wird der letzte sein unter dem alten Vertrag. Ich wünschte, du hättest dich vorher dazu entschlossen. Du, ich mag diesen Film. Er ist die reine Scheiße. Ich finde ihn lustig. Und ist die beste Rolle, die man mir je angeboten hat. Du siehst immer noch aus wie eine dümmliche Puppe. Ich spiele es anders. Ich spiele sie nicht dumm. Wer hat dir das gesagt? Eva? Nein, ich weiß es. Wo gehst du denn hin? Ich sehe mir das Frühprogramm im Fernsehen an. Richard Ransom erklärt ein paar Dinge. Alle Pläne entwickelten sich langsam, aber stetig. Und Silvester 54 waren alle Verträge unterschrieben und wir tranken auf den Erfolg der Diane Cook Productions. Ich habe immer an sie geglaubt. Ich dachte immer, dass sie das durchziehen könnte. Natürlich gab es da auch andere Zeiten, besonders London. Naja, erschien uns beiden eine tolle Idee. Diane konnte ihre Drehbücher selbst aussuchen und bekam eine gute Gage, und ich war Produzent. Das wollte ich schon immer. Ich wollte nicht mehr nur Fotograf sein. Auf die Diane Cook Productions. Es schien eine tolle Idee. Sunny will wissen, warum sie nach New York geht. Du musst doch nicht hin. Aber ich möchte hin. Ich mag diesen Film. Du weißt, was du in der einen Szene machen sollst. Ich denke, das wird lustig. Du wirst draußen auf der Straße sein. Und wer weiß, wie viele Leute werden dir zusehen. Warum lässt du dich derart benutzen? Aber es ist okay für dich, zu Dinnerpartys zu gehen, damit ich deinem Geschäft nutze. Komm, du weißt genau, dass ich abgesagt habe. Du hast aber lange dazu gebraucht. Wenn es dir wirklich so wichtig gewesen wäre, dass sie mich nicht als Babydoll missbrauchen, dann hättest du früher abgesagt. Ach, das denkst du also? Ja, das denke ich. Dankeschön. Und ich werde nach New York gehen. Diane wird in den Straßen von New York gefilmt. Über einem U-Bahn-Schacht, wo ihr Kleid hochgeweht wird. Sunny, was halten Sie als Ehemann davon, dass Diane hier mehr zeigt, als sie jemals zuvor gezeigt hat? Das katholische Wochenmagazin America. Überschrift: Amerikas Schande. Story: Es ist Heuchelei, wenn die Laienpresse sich über sexuell motivierte Jugendkriminalität beklagt und dennoch solche Fotos veröffentlicht. Punkt. Es gibt mehrere Arten, die freie Gesellschaft zu unterhöhlen. Nicht einmal der Daily Worker veröffentlicht erotische Fotos, die dazu angetan sind, die moralische Basis der amerikanischen Demokratie zu untergraben. Was Miss Cooks Ehemann betrifft, Sunny DeVries, der sie übrigens ohne kirchliche Einwilligung geheiratet hat, so war es ein Trauerspiel, den ehemaligen Preisboxer unter der johlenden Zuschauermenge zu sehen. Wir können nur hoffen, dass die Szene mit dem Kleid herausgeschnitten wird, ehe der Film erscheint. Sonst werden wir ihnen Schwierigkeiten machen. Diane in New York. American Airlines announces the departure of its flight number 202 to New York's Idlewild Airport. Now boarding at gate 26. Wir haben sie aus Hollywood losgeeist. MGM blieb hart. Wir mussten es vor Gericht durchfechten. Und dann saßen wir in meinem Haus in New York, waren alle nervös. Wir hofften immer, Die würden nachgeben. Aber wir waren nicht sicher. Für Diane stand etwas anderes auf dem Spiel. Denn im Grunde sagte sie, hier bin ich, das will ich, ich stelle die Bedingungen. Sie wurde von den New Yorker Elite-Theatern erstaunlich akzeptiert. Denn die waren immer bereit, Hollywood eins auszuwischen. Sie bekam, was sie immer gewollt hat. Die Achtung als Künstlerin und als Persönlichkeit. Sogar einen neuen Ehemann. Aber es war alles zu viel für sie. Diane wird von einem alten Freund angerufen. Hallo? Diane? Oh, hallo. Weißt du, wer ich bin? Ja, Ted Luck. Wie geht's dir, Liebling? Oh, ich fühle mich großartig. Ja? Gefällt dir New York? Ich liebe New York. Du, ich habe einen Termin mit Sam. Wunderbar. Ich bin wenig aufgeregt. Sam ist der beste Schauspieler in New York. Was sage ich? In der ganzen Welt. Ich weiß. Drum bin ich ja aufgeregt. Keine Angst. Ich werde mit dir hingehen. Ich rufe dich morgen wieder an. Oh, das ist lieb von dir. Vergiss es. Bis morgen also. Ach du, was ich dich noch fragen wollte. Ja. Sag mal, hast du Miltons neue Telefonnummer? Ja. Gibst du mir sie bitte? Diane trifft Milton in New York. Ich wusste nicht recht, ob ich dich anrufen sollte oder nicht. Warum? Ich wusste nicht, ob du mich sehen willst. Ach, wirklich? Ja. Nun, dann bin ich froh, dass du es getan hast. Alles lief so gut. Ich musste dich einfach anrufen. Danke. Oh, ich liebe New York. Du hattest recht mit dem Esplanade. Es ist schön. Wir müssen da mal zusammen hingehen. Oh, das wäre herrlich. Vielleicht mal spät abends, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Schreibst du jeden Tag? Ja, normalerweise 8 Stunden, manchmal mehr. Oh, das ist wunderbar. Ich bewundere Leute, die so hart für das arbeiten, was sie wirklich wollen. Du, seit ich bei Sam Unterricht habe, habe ich das Gefühl, dass ich wirklich was lerne. Das ist aufregend für mich. Natürlich arbeite ich nicht so hart wie du. Aber ich fühle mich als Mensch. Ich fühle mich als Künstlerin. Es muss dir sehr gut gehen. Mhm. Obwohl, ich schlafe nicht sehr gut. Ah, nicht? Warum? Ich weiß nicht. Ich fange an, über die Vergangenheit nachzudenken. Und manchmal kann ich einfach nicht einschlafen, auch wenn ich gar nichts denke. Aber ich bin schon dran gewöhnt. Ach, das Beste an New York ist das Gefühl, dass ich hier Freunde habe. Ich fühle, dass ich hier etwas zustande kriegen kann. Alles scheint richtig für mich zu sein. Sieht ganz so aus. Ich habe gerade heute darüber nachgedacht. Naja, und dabei bist du mir in den Sinn gekommen. Ich dachte, soll ich Milton anrufen? Warum nicht? Alles läuft so gut. Warum dann nicht Milton anrufen? Richard Ransom ruft an. Gute Nachrichten. Hallo? Diane, ich bin's. Richard. Wer? Richard. Ach, Richard. Diane, MGM ist gesprächsbereit. Wir haben gewonnen. Ach. Sie wollen einen Vergleich. Wirklich? Alles ist schon festgemacht. Ich treffe Sie morgen. Ach. Sie gehen auf deine Bedingungen ein. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Ach, Richard. Ich danke dir, Richard. Oh, das ist das Wichtigste, was jemals jemand für mich getan hat. Ich bin jetzt kein Fotograf mehr, ich bin Produzent. Ruf mich an, wenn du aufstehst. Dann treffen wir uns heute Abend, ja? Okay. Bis später. Bis später. Diane heiratet Milton. Ich sollte froh sein, und ich bin es auch. Aber ich fühle mich wie vor meiner eigenen Beerdigung. Ich frage dich, Diane Cook, willst du den hier Anwesenden Milton? Diane erinnert sich an den Unterschied. Riecht gut. Deine Mutter hat mir gesagt, was du gerne isst. Das ist doch nicht wichtig. Ich wollte einfach an unserem ersten gemeinsamen Abend selbst kochen. Schmeckt gut. Wirklich? Ja. Ach, als ich in der Küche war, habe ich mich daran erinnert, wie es war, für Sunny zu kochen. Ich habe mich immer wie in einer Falle gefühlt. Ich habe Wasser für Spaghetti gekocht und habe es direkt vor ihm ausgegossen. Er hat es nicht mal gemerkt. Er war immer mit etwas anderem beschäftigt. Es war, als wäre ich gar nicht vorhanden. Ach, Diane. Ich denke, deshalb bist du etwas Besonderes für mich. Wie? Naja, ich weiß, du wirst immer da sein. Ja, sicher. Sicher. Diane beklagt sich über Richard. Komm rein, Diane. Störe ich dich, Milton? Nein, ich habe nur so da gesessen, nachgedacht. Du, ist was Schreckliches passiert. Was? Richard hat meinen Film Peter Dilling angeboten. Na und? Ich habe ihn nicht beauftragt. Sam, Richard und ich haben darüber geredet. Wir dachten, das sei eine gute Idee, aber ich habe ihm noch nicht den Auftrag gegeben. Und was geschieht nun? Wenn er annimmt, müssen wir es machen. Na ja, dann wäre alles klar. Ich weiß, aber ist das nicht ein Fehler? Was ist denn so schlimm daran? Dilling hat bewiesen, dass er auch ein guter Regisseur ist. Er ist einer der besten Schauspieler und was kann es Besseres für deinen ersten unabhängigen Film geben, als ein Mann, der für intelligente, saubere Schauspielkunst steht? Das klingt für mich ziemlich gut. Tja, und was soll ich mit Richard tun? Nichts. Na, hoffentlich hast du recht. Habe ich. Diane hat einen Wutanfall. Er führt Regie, als hätte er einen Stock im Arsch. Ich werde mit ihm reden. Was willst du ihm denn sagen? Er könnte ebenso gut eine Puppe nehmen für das, was er von mir verlangt. Oder seine Frau, vielleicht will er das überhaupt. Dass sie die Rolle spielt. Er ist so höflich. Und man merkt, dass es nicht echt ist. Warum kommt er nicht einfach raus damit, was er denkt? Ich glaube, Luba macht ihn nervös. Was? Ich glaube, er findet sie ein wenig störend. Ich brauche Luba. Du musst zugeben, dass es ihn stören muss, dass Luba immer dabei ist. Es ist, als wäre da ein zweiter Regisseur. Er empfindet es als Eingriff in seine Rechte. Schlägst du dich jetzt auch noch auf seine Seite? Du hast für mich zu arbeiten und du arbeitest für mich, nicht für ihn. Kapierst du das? Hör auf damit, seine Probleme so gut zu verstehen. Er verursacht die Probleme. Das sollte ein Film werden, der mir hilft. Nicht um sein pompöses Selbstgefühl aufzupolieren. Ich werde mit ihm reden. Tu das. Diane wird misstrauisch. Luba, es ist, als ob man gegen eine Wand spielt. Dilling ist eine Wand. Warte eine Sekunde. Was ist denn los, Milton? Sie wollen wissen, ob du heute zum Drehen kommst. Warum fragen Sie dich? Ich spreche jeden Tag mit Ihnen. Einer muss ja mit Ihnen reden. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Luba, ich kann heute nicht zur Aufnahme kommen. Ich brauche noch einen Tag. Du, ich rufe dich später an. Sag Ihnen, dass ich nicht komme. Diane erzählt von ihrem Verdacht. Diane, sag doch, was los ist. Ach, mein Liebling. Sag's, Luba. Was ist los? Milton. Milton hat sein Notizbuch offen liegen lassen. Und? Was stand darin? Es war über mich. Diane, beruhige dich. Ich wäre fast ohnmächtig geworden. Es war über mich. Warum? Was stand denn drin? Er schrieb, dass er anfängt, mich zu verstehen. Er schrieb, dass Dilling recht hat. Dass ich ein Nuttchen bin, das gern Schwierigkeiten macht. Dass er dachte, ich sei gut und lieb wie ein Engel. Aber dass er herausgefunden hat, dass das nicht stimmt. Oh mein Gott, das ist schlimm. Hast du mit ihm darüber gesprochen? Natürlich habe ich. Und was hat er gesagt? Er sagt, es sei nur sein Gedanke. Er hätte es nicht absichtlich offen liegen gelassen. Ich weiß nicht, was er doch gesagt hat. Ich weiß auch nicht, was er gemeint hat. Ich dachte nur, er versteht mich. Aber das stimmt nicht. Er ist wie alle anderen. Dieser Idiot. Warum hat er sein Notizbuch offen rumliegen lassen? Er sagte, er hielt es nicht für so wichtig. Er wollte nichts von mir verstecken. Er hätte es gar nicht so gemeint. Vielleicht stimmt's. Ich glaube, er hat es so gemeint. Ich weiß, er hat es so gemeint. Diane, du hast in diesem Film noch einen langen Weg vor dir. Ich weiß, Luba. Ich werde dich die ganze Zeit bei mir brauchen. Wir können über die Gage reden. Richard Ransom verabschiedet sich. Wir haben den Film durchgestanden. Dianes Arzt wurde aus den Staaten hergeholt. Luba wurde auf Anordnung des Arztes gekündigt. Sie hatte Diane von sich zu abhängig gemacht. Dilling war erleichtert. Milton hielt ein Auge auf ihren Pillenkonsum. Er hatte ein Auge auf alles, was sie tat. Er managte bald ihr ganzes Leben. Ich verschwand, wie so manche andere aus ihrem Leben verschwunden waren. Ich versprach ihr etwas und hielt es nicht. Ich beging damit das schlimmste Verbrechen, was man ihr antun konnte. Übrigens war sie das einzig Gute an dem Film. Diane wird von einem Selbstmordversuch gerettet. I'm through with love, I'll never fall again. Said a dude of love, don't ever call again. For I must have you or no one. And so I'm through with love. Diane? Bist du hier? Diane? Oh Gott, Diane. Vermittlung bitte. Ich brauche das nächste Krankenhaus. Ein Notfall. Diane liebt Milton wieder für eine Weile. Ich danke dir, Milton. Danke. Schlaf jetzt, Diane. Du auch. Ist in Ordnung. Du bleibst da, ja? Natürlich. Ich kann mich immer auf Milton verlassen. Danke, Milton. Danke. Ich liebe dich, Milton. I lost my love on the river, and forever my heart will yearn. Gone, gone forever. The river of no return. Monate später. Diane spricht mit Meg über die Vergangenheit. Hier ist Post für dich. Ah, was? Einige Glückwunschkarten, die das Krankenhaus nachgeschickt hat. Und die Standfotos zum Aussuchen. Die Aktfotos? Ja. Oh, gut, zeig her. Mein Gott, ist das schön, wieder dünner zu sein. Man sieht es jetzt wirklich. Es war gar nicht so schwer, wie ich dachte. Du weißt ja, was die Leute übers Abnehmen erzählen, wenn man alt ist. Alt? Naja, älter. Klar, als ich jung war, hatte ich keine Gewichtsprobleme. Dies und dieses, das muss weg. Als ich Ned kennenlernte, habe ich normalerweise nichts gegessen, außer rohem Hackfleisch. Mein Gott. Jeden Tag ein Pfund, sonst nichts. Das muss hart gewesen sein. Eigentlich nicht. Ich wollte damals so gern Filmstar werden. Außerdem war ich vom Waisenhaus her gewohnt, wenig zu essen. Es ging gar nicht so schlecht. Kann ich die sehen, die du behalten willst? Lass mich zu Ende sehen. Mhm. Diese Operationsnarbe ist richtig sexy. Hier, schau mal. Die sind wirklich toll. Warum siehst du dir die Aussortierten nicht an? Du hast dafür einen besseren Blick als ich. Ah, es ist schön, eigene Entscheidungen zu treffen. Jede von diesen Aufnahmen ist spitze. Armer Milton. Er hat sich immer so schwer getan mit den Standfotos. Obwohl in der letzten Zeit habe ich sie sowieso immer selbst ausgesucht. Obwohl ich glaubte, er sei der liebe Gott persönlich. Oh, bin ich froh, dass das vorbei ist. Möchtest du noch Kaffee? Ja, gern. Ich frage mich manchmal, was passiert wäre, wenn Milton nicht in meine Karriere eingegriffen hätte. Eigentlich schade. Manchmal Manchmal habe ich das Gefühl, viel Zeit verschwendet zu haben. Dass ich immer wieder von vorne beginne und genau wieder da lande, wo ich angefangen habe. Aber das ist Vergangenheit. Ist es. Das Krankenhaus, vielleicht sogar die Tabletten. Ich möchte bloß arbeiten. Es haben heute früh ein paar Leute für dich angerufen. Wer? Sunny. Sunny hat angerufen. Oh, du hättest mich wecken sollen. Wollte ich. Aber er hat darauf bestanden, dich schlafen zu lassen. Sunny ist so gut. Er hat mich immer geachtet. Er war nicht wie der Neue. Ich weiß. Du magst ihn nicht. Ich traue ihm nicht. Denke, du hast recht. Er und sein Schwager haben mich eingeladen. Sie hatten ein paar Mädchen bei sich für $100 die Nacht. Ich habe ihm gesagt, dass ich zu tun habe. Ich hätte ihnen eigentlich sagen sollen, was ich wirklich dachte. Ich sollte sie nicht wiedersehen. Ich fühle mich doch fantastisch. Ich bin unabhängig. Ich weiß, dass ich als Schauspielerin was kann. Ich werde alt. Aber die Männer drehen sich immer noch nach mir um. Und ich bin bereit zu arbeiten. Also lass uns doch arbeiten. Also. Der Rechtsanwalt möchte diese Unterlagen vor 5 zurückhaben. Okay. Und hier sind die Glückwunschkarten, die das Krankenhaus geschickt hat. Komm, lass uns aussortieren, was ehrlich ist. Und was verlogen. Denk mal an. Da ist eine von der Hedda Hopper. Dieses falsche Aas. Sie hat bloß aus Eifersucht wegen Milton und mir rumgejammert. Mann, bin ich froh, dass diese Weiber verschwinden. Oh mein Gott. Was ist? Warum hat er das gemacht? Warum bloß? Von wem ist die Karte? Sie ist von meinem Vater. Von deinem Vater? Von meinem Vater. Nein. Jetzt ist es zu spät. Warum hat er das gemacht? Was? Er will mich sehen. Was wird nun mit der Post? Mach ich später. Meg über Diane. Gegen Ende ist ihr Leben einfach geworden. Sie wurde sehr stark vor allen Menschen abgeschirmt. Sie brauchte Hilfe und wir haben sie ihr gegeben. Aber als sie starb, haben sich alle Leute gefragt, warum? Warum? Ihren wirklichen Wert haben die meisten erst bei ihrem Tod erkannt. Sie lebte so, wie wir leben wollten. Sie war so, wie wir sein wollten. Und plötzlich dachten alle, dass wir sie hätten retten können, wenn wir bei ihr gewesen wären. Ich war bei ihr. Ich konnte es nicht. Es gab nur einen Menschen, der sie hätte retten können. Sie selbst. Diane, übers Berühmtwerden. Wenn man berühmt ist, dann lernt man die Menschen von einer merkwürdigen Seite kennen. Er macht neidisch darum. Die Leute, denen man begegnet, haben das Gefühl, dass ihnen dein Ruhm das Recht gibt, auf dich zuzugehen und dir einfach alles ins Gesicht zu sagen, ohne dass es deine Gefühle verletzt. So, als würden sie zu einer Kleiderpuppe sprechen. Zu einer Zeit, als ich merkte, dass ich berühmt bin, habe ich mal jemanden zum Flughafen gefahren. Da habe ich meinen Namen in Leuchtschrift gesehen. Ich dachte, da muss sich jemand geirrt haben. Aber es war da, in Leuchtschrift. Es war sehr fremd für mich. Und sogar die Leute im Studio hatten gesagt, denk dran, du bist doch kein Star. Ich möchte den Leuten sagen, falls ich heute ein Star bin, dass sie mich zum Star gemacht haben. Kein Studio, kein einzelner Mensch, sondern das Publikum. Berühmtheit ist für mich nur ein zeitweiliges und sehr begrenztes Glück. Einmal hat man gedacht, dass es aus ist mit mir. Aus, sagten sie. Man wird nie wieder von dir hören. Ach, es mag eine Erleichterung sein, wenn es aus ist. Es ist immer so, als ob du nicht weißt, über welche Entfernung das Rennen geht. Aber wenn du am Ziel bist, dann denkst du erleichtert, du hast es geschafft. Aber du hast es nie geschafft. Du musst immer wieder ganz von vorn starten. Aber ich glaube, dass man immer so gut ist wie die Möglichkeiten, die man hat. Ich lebe jetzt mit meiner Arbeit und ein paar Menschen, auf die ich mich wirklich verlassen kann. Ruhm Karriere. Das geht vorüber. Und wenn schon. Ich habe ihn erlebt. Rom. Wenn er vergeht, dann habe ich immer gewusst, dass er launisch ist. So ist es wenigstens etwas, das ich erlebt habe. Aber er ist nicht mein Leben. Ein Hörer ist nicht richtig aufgelegt. Bitte prüfen Sie Ihren Hauptanschluss und die Nebenanschlüsse durch. Danke. Fame. Berühmt. Hörspiel von Anthony J. Ingracia. Aus dem amerikanischen übertragen von Götz Nalepa. Die Rolle der Diane Cook spielte Barbara Valentin. Außerdem hörten Sie Sabine Andreas, Margit Carstensen, Georg Korten, Almut Eggert, Peter Fitz, Michael König, Evelyn Künicke, Renate Küster, Arnold Marquis, Werner Rehm, Natascha Rybakowski, Gerd Warmeling und Annemarie Weber. Aufnahmeleitung Bärbel Jarchow, Schnitt Barbara Jenicke, Ton Hans Martin, Regie Götz Nalepa. Eine Aufnahme von RIAS Berlin.